Deutschlandfunk. Corso. Kino bildet Gesellschaft ab und manchmal erschließt sich die tiefere Bedeutung von Film ja erst in der Retrospektive. Die klassischen Western oder der Film Noir etwa, die eine besondere Sicht auf das Amerika ihrer Zeit werfen. Und so kann man derzeit auch fragen, was der Boom der Superhelden und der Star Wars Franchise uns eigentlich erzählt. Der morgen anlaufende Star Wars Film Rogue One zieht wie alle zeitgenössischen Blockbuster eine klare Grenze zwischen Gut und Böse. Typisch 2010er Jahre. Unser Filmkritiker Hartwig Tegel wagt sich an eine Deutung heran. Auf der Welt herrscht Krieg mal wieder oder auch wie immer. Jedenfalls entbrennt in Rogue One erneut der Kampf zwischen Rebellen und dem Imperium. Und die, die sich schon aufgegeben hatten, die abgehängt waren von den Chancen jeglicher Entwicklung, die aus den erodierten Industriestädten, den ausgedünnten Landstrichen, denen sagt der Held, Schuld sind immer die anderen. Die Chinesen oder Darth Vader oder die Globalisierung oder der Joker oder eben die in Washington, Brüssel oder Berlin. Damit sind wir nun, wohin sind wir eigentlich geraten? In ein Superhelden-Franchise? In einen alten oder neuen Star-Wars-Film? Oder hängen wir ideologisch immer noch im US-Wahlkampf oder schon im deutschen Bundestagsvorwahlkampf? Egal. Einer wird als Messias die Rettung bringen, wird er sagen. Donald Trump oder ein anderer aus der Liga der vorgeblich Gerechten. Was das Nachdenken über die gesellschaftlichen Auswirkungen von audiovisuellen Bildern angeht, sind wir bei Videospielen um einiges weiter als beim Kino. Der Gamer oder der Nerd, der vor seinem Computer hängt und nach der Aufnahme von zu viel gewalttätigen Bildern gar möglicherweise selbst gewalttätig wird, er ist gerne gut für eine Schlagzeile, für mahnende Politikerworte, inzwischen aber auch durchaus Gegenstand seriöser Forschung. Und an ihm scheiden sich seit Jahren die forschenden Geister. Alles harmlos, sagen die einen Studien. Von wegen, behaupten die anderen. Bestimmte Spiele seien schädlich für die Entwicklung von Empathie und in Verbindung beispielsweise mit einer gewalttätigen Erziehung in prekären sozialen Verhältnissen förderten sie aggressives Verhalten. Ziemlich unter den Tisch fällt bei solchen Überlegungen allerdings meist, dass nicht nur Videos im heimischen Kämmerlein, sondern auch die große Leinwand des Kinos permanent Geschichten anbietet, die auffordern, dem anderen zwecks Problemlösung auf die Birne zu hauen. Nicht der kommunikative Diskurs, sondern Krieg rettet Welt und Zivilisation. Das Problem, an dem sich in gefühlter Unendlichkeit wie in einem Dauerloop ausbreitenden Superheld-Universen inklusive implementierter Weltrettungsfantasien, ist nicht die Verrohung, nicht einmal die Gewalt. Nein, das Problem ist die Vereinfachung. Die Filme führen uns vor und passen damit exakt in das Weltbild von Trump, AfD und Populisten jeglicher Couleur. Sie führen uns einfache, überschaubare und natürlich vom Bösen zu befreiende Welten vor – und bilden damit den fundamentalen visuellen wie ideologischen Kontrapunkt zu der Unübersichtlichkeit einer globalisierten, überkomplexen, kaum politisch einhegbaren Weltgesellschaft, um es mit den Worten des Soziologen und Kursbuchherausgebers Armin Nasehi zu sagen. Die Blockbuster-Superhelden, sie machen uns ein Angebot, die Welt nämlich aufgeteilt in Gut und Böse wahrzunehmen. Ein Angebot, wie gesagt, allerdings eines, das Türen, ach was, Tore für Rattenfänger sperrangelweit aufreißt, wenn dieses Weltbild auf eine tiefe psychische wie soziale Verunsicherung trifft. Mit den 140 Zeichen einer Twitter-Botschaft, Donald Trump macht damit ja gern Politik, lässt sich die Welt nicht retten, aber durchaus, wie in diesen Tagen immer wieder zu sehen, zum vorhandenen Chaos noch eine Menge draufhäufen. Übrigens genau die Strategie, die der Joker in den Batman-Filmen durchzieht. Chaos verbreiten, vor allem das. Und einer, erzählt uns das Blockbuster-Kino, wird sich dann schon den großen Besen schnappen und ausfegen, ohne Rücksicht auf Verluste.